Das Künstlerensemble der Japan-Koreaner für die Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns unter Leitung von Zhang Ji-seng legte am 1. Februar an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor.